Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Willkommen bei Agora Hamburg. Moin. Öffentliche Diskussion. Ich bin Nathan, ihr könnt eure Vornamen nennen, wenn ihr möchtet. Das soll ich aber euch überlassen. Mhm. Ja, ich bin Justus. Das ist so Lucy, ja. Herzlich willkommen. Was diskutieren wir? Worüber sprechen wir? Sollte man vegan sein oder nicht? Alright. Oh shit. Was spricht dafür, oder? Ja. Ja, sehr gut. Ja, da du auch das Thema vorgegeben hast, hau doch mal raus. Was ist deine Position? Was ist deine Meinung? Also ich bin der Meinung, es ist wichtig, vor allen Dingen, so Menschen kommen super ohne Fleisch aus. Also jetzt nicht die Tiere, die in der Wildnis umfrieden, ohne dass sie ganz überleben können. Wir haben super viele Möglichkeiten. Wir leben modern und es ist voll wichtig, dass man dann irgendwie Tiere schützt. Vor allen Dingen, wenn man dann sowas sagt wie, ja, ich liebe Tiere, ich habe früher einen Hund, ich war auf dem Bauernhof und ich liebe Ziegen streicheln, dann ist ein bisschen dieses, ja, dann macht es nicht so viel Sinn, dann aber trotzdem abends noch mit Fleisch zu essen. Ja, also das check ich, aber ich denke, das ist einfach, man kann nicht Leuten vorschreiben, was sie zu essen haben. So. Also wir leben ja nach wie vor so in einem freien Land. Das ist ja irgendwie auch eine Einschränkung der Grundrechte, wenn man Leuten vorschreibt, dass sie kein Fleisch mehr essen dürfen. Also ich finde es tendenziell gut, weniger Fleisch zu essen oder auch vegan oder vegetarisch zu leben. Aber es ist, finde ich, keine Lösung, irgendwie das komplett zu verbieten. Ich check aber, wenn man so jetzt an die Massentierhaltung denkt und an diese Rohproduktion, das hat ja auch nicht nur was mit Ernährung zu tun oder dass man halt die Tiere tötet, sondern auch mit der Umwelt und dass halt die Tiere unnormal schlecht verhandelt werden und so. Dann sollte man ja vielleicht daran was ändern. Also das, was die Massentierhaltung abgeschafft wird und nicht das Fleischkonsum an sich abgeschafft wird. Ja, aber also die Tiere werden ja so oder so total geschlachtet. Und das ja auch nicht nur in Massentierhaltung. Ja, das ist ja schon immer so gewesen. Und am Ende, man kann Leuten nicht vorschreiben, was sie essen sollen oder nicht. Und man kann es halt ethisch tun oder nicht ethisch tun. Ja. Dann sollte man vielleicht Fleisch an sich teurer machen, Fleisch an sich ethischer produzieren. Ja. Aber ich finde, Fleischkonsum an sich oder Fleischproduktion an sich zu stoppen, ist sinnlos. Ja, ich finde es einfach so, weil so ganz viele Leute sagen, ich esse nur Biofleisch. Ich will nur, ich achte darauf, was für Fleisch ich esse. Vielleicht esse nur ganz wenig Fleisch, aber dann gehen sie trotzdem ins Restaurant und essen dann so einen Burger oder so. Und dann wissen sie nicht, wo das Fleisch herkommt. Das ist ja voll oft so, auch so bei McDonald's, weißt du? Dann wäre es vielleicht einfach. Das kann man ja voll schwer vermeiden, weil es ist ja viel zu teuer, wenn man jetzt alles Fleisch auf der Welt so nachhaltig produzieren. Ja, dann muss man das halt, keine Ahnung, gibt es ja keine Lösung vor. Dann muss sich ja die ganze Welt dafür ändern. Aber und es ist halt wohl nicht möglich. Da müsste man das vielleicht in Deutschland einschränken, dass Fleisch ein gewisses Gütestandard haben muss. Aber das kann man, glaube ich, global nicht umsetzen. Ja. Aber es ist doch so, ich glaube, wenn die Menschen, also wenn, es ist ja auch voll noch so heute in der Gesellschaft, dass es so, dass man sich lustig macht über Leute, die vegan sind. Und es ist so, hey, die essen nur Bäume und die essen nur Pflanzen. Und wenn Leute Fleisch essen, dann sagt niemand was. Aber es ist halt echt voll dumm, weil... Ja, so, aber das ist dann ja ein gesellschaftliches Problem und kein politisches Problem. Ja, ich weiß, aber so... Da muss man einfach, finde ich, voll die Einstellung ändern. Und ich finde, es sollte viel mehr Leute geben und man muss viel mehr aufgeklärt werden. Ja, also man könnte schon mehr das Advertisen oder das vielleicht auch irgendwie den Leuten näher bringen, vegan oder vegetarisch zu leben, weil das passiert halt low-key einfach nicht. Ja. Aber ja, das wird sich ja über die Jahre safer noch entwickeln. Es wird ja auch mehr... Deshalb, ich sag, in 20 Jahren oder so gibt es eh nicht mehr so viele Fleischkonsumenten. Ja. Aber wir leben halt nicht in einer bunten Regenbogenwelt, deshalb wird, denke ich, immer Fleisch essen. Ja, und es gibt dann auch immer noch diese Leute, die dann sowas sagen wie, jetzt esse ich doppelt so viel Fleisch und Mann, und jetzt haue ich mir doch nochmal die Chicken Nuggets rein und bla bla bla. Deswegen, ich finde eigentlich, so, man kann das Problem ja auch nicht von heute auf morgen ändern. Ja. Und deswegen sollte man vielleicht einfach anfangen, darüber aufzuklären, auch die Kinder. Weil ich meine, es ist ja auch voll, kommt drauf an, wie die Eltern die Einstellung dazu haben, damit wachsen die dann auf und so weiter. Ich glaube, man muss einfach mal so allgemein irgendwie aufklären und dann vielleicht mehr Leute, die ein bisschen auch auf die Ernährung achten und nicht nur darauf, also dass sie dann den, keine Ahnung, Kühe so toll finden, aber dann, weißt du, krass. Okay. War das die Diskussion? Ja, muss man jetzt zum Ende kommen? Nein. Ich habe noch eine Frage. Safe. Also erste Frage. Gibt's das nicht? Also es gibt doch eine recht große Veganismusbewegung. Ja, genau, das meine ich auch. Es wird ja auch mehr über die... Ja, aber ich glaube, das kommt voll auf die Bubble an, sozusagen. Also, das sicherlich. Weil es gibt ja so Bezirke in Hamburg oder auch so einfach Menschen mit einer Einstellung. Und ich glaube, es kommt voll drauf an, wo man hinguckt. Okay. Also, weil ich sag so, kommt total drauf an, wen man befragt. Aber ich glaube, viele würden auch sagen so, hier ist niemand vegan, wir essen alles Fleisch und wir sind stolz. Ich glaube, es kommt voll drauf an. Ja, das wahrscheinlich schon. Aber ich meine, es gibt ja zumindest immer mehr Läden, ja, so rein vegane Läden. Es gibt immer mehr Läden mit veganen Optionen. Das ist, glaube ich, mittlerweile verstanden. Wenn du irgendwo essen gehst, dann gibt es meistens mindestens ein veganes Gericht. Ja. Okay, ja, das war nur meine erste Verständnisfrage. Verstehe ich das richtig? Du lebst vegan und du nicht? Nee. Ja, also ich bin ganz normal, normal Fleisch. Also, ja, ja. Ja, okay. Weil soweit ich das verstanden habe, seid ihr euch einig, dass politisch das Ganze nicht verboten werden sollte? Oder also das hast du recht deutlich gesagt. Ja. Gehst du da mit oder eher nicht? Oder? Also ich finde so, dass einfach Verbote, glaube ich, nicht dazu führen, dass es halt umgesetzt wird, weil es immer Leute gibt, die es dann trotzdem machen. Und es ist ja also so, ich glaube, es so die Leute auch richtig da umzustimmen und so, dass auch alle sozusagen motiviert sind und auch alle der Meinung sind und das dann auch vertreten, macht mehr Sinn, als es zu verbieten, weil dann sind alle dieses ja, okay, scheiße. Ja, und es wird vielleicht auch einfach nicht umgesetzt, wenn es halt viele Leute, so kann man sich toll wünschen, okay? Und gesellschaftliche Änderungen, da wart ihr ja anscheinend beide mehr oder weniger sympathisch bis ja, pro, je nachdem. Verstehe ich. Wenn ich darf, wie sieht das denn dann persönlich aus? Also sollte man vegan leben, lässt sich ja verschieden interpretieren, im Sinne von sollte es Pflicht sein, sollte es bla bla, mhm, aber auch einfach persönlich, bist du anderer Meinung dazu? Also sollte ich den Veganismus als Idee oder nicht? Ich würde jetzt sagen, dass also es ist schon ethischer, vegan zu leben. Okay. Aber ich allein würde es halt einfach nicht, ich sehe es für mich halt einfach nicht. Weil ich dann, ich glaube, ich könnte nicht so von jetzt auf gleich, also ich esse schon, ich versuche wenig Fleisch zu essen, also ich esse jetzt nicht auf Krampf jetzt mir irgendwie jeden Tag Fleisch rein, ja, ja. Aber ich könnte nicht komplett auf Fleisch verzichten. Aber es ist bei dir weniger, also du bist nicht der Überzeugung, dass nein, du vollkommen in Ordnung sollst, einfach nur in praktischer Hinsicht. Ich bin kein Mensch, der sich stolz jeden Tag Fleisch gönnt. Es ist einfach schwierig, dem zu entsagen, ja, sozusagen. Ja. Und das ist bei dir eher so, genau, da, wo du gerade stehst. Ja, ja, schade, weil das Überzeugungssache, dann hätten wir noch eine tiefere Meinungsverschiedenheit. Ja, stimmt. Das ist ein scheiß Thema gewesen. Ist ja vollkommen in Ordnung. Du willst ja auch nicht erzwingen. Dann ist das schrecklich einvernehmlich hier, ne? Ja, fuck. Was hast du? Wie lange bist du vegan? Noch nicht lang. Okay. Also ich war halt, also vegetarisch schon lange, aber ich hab sowieso so Laktoseintoleranz, deswegen habe ich immer schon so auf Milchprodukte verzichtet. Wenn du vegetarisch lebst und dann Milchprodukte verzichtest, dann ja, ist schon echt viel. Dann, irgendwann war es dann der Punkt, wo man ganz viele Dokus gesehen hat und so, wie Tiere behandelt werden, dass man dann gesagt hat, ja, okay. Du bist schon länger vegetarisch. Meine Frage wäre dann halt gewesen, wie blickst du sozusagen auf diesen Zustand? Also ich glaube, da können sich echt viele Leute mit identifizieren, die halt sagen, boah, ja, eigentlich nicht ideal, aber ich esse halt so gerne oder keine Ahnung. Oder ich habe mich noch nicht durchgerungen. Ist das so für dich nachvollziehbar oder nicht? Oder was ist deine Dinge? Ja, also voll, ich sag halt, also unnormal, dass man da mäßig erstmal so reinkommen muss und auch, dass es bestimmt auch mehrere Anläufe braucht, dass man dann so eine Woche kein Fleisch isst und dann hat man Geburtstag, ist man auf dem Geburtstag und dann grillt man und dann isst man doch wieder Fleisch. Aber ich kann das voll gut nachvollziehen. Ich glaube, wenn man es einfach versucht und ja, keine Ahnung, wenn man mit der Einstellung reingeht, das ist schon, also was einem persönlich der Wert daran liegt, also was einem so wichtig ist daran. Und dann finde ich, es kann funktionieren, aber ich verstehe voll, dass man es nicht so leicht hinkriegt. Wie wir sozusagen aus deiner Perspektive oder aus deinem Erlebnis vielleicht, was hat dich so dazu bewegt? War das primär eigene Motivation oder irgendwie Leute, die sozusagen dich überzeugen wollten oder beides? Oder was war da so dein Eindruck? Also ich habe schon auch in meinem Umfeld Leute, die vegan sind und die auch auf jeden Fall inspiriert haben und auch nochmal zugesprochen haben. Sie zum Beispiel. aber ich habe auch die dann mich nochmal informiert. Und ich meine, es gab ja auch diese militante Veganerin. Also das ist natürlich sehr falsch, wie die vorgegangen ist. Ich dachte, die hat dich dazu bewegt. Okay, ja. Nein, aber ich glaube, dadurch, dass es in Social Media voll groß geworden und dann gibt es halt zwei Seiten mit so Leuten, die sagen, scheiß Veganer. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey, voll wichtig. Da habe ich mir mehr so angeguckt, was sind die Gründe dafür, wie werden die Tiere wirklich behandelt. Und das war auch so ausschlaggebend. Weil das wäre dann meine nächste Frage. Was wäre so euer Eindruck, wenn ihr beide grundsätzlich sympathisch seid, dass ja. ich das weiterverbreiten sollte? Was war euer Eindruck, was da funktioniert? Also ihr habt schon gesagt, gesetzlich nicht. Ja. Ihr habt ein bisschen über gesellschaftliches Zeug gesprochen. Ja. Also so, das irgendwie. Und wie ist das so im sozialen oder persönlichen Kontext? Was glaubt ihr, funktioniert da? Oder? Ich glaube, das Ding ist so, es ist ja in den letzten Jahren viel mehr populär geworden, dass auch Supermärkte und, keine Ahnung, die ganze Gastro generell sich sehr viel auf vegan umgestellt hat. Dass sich dadurch einige Menschen aus irgendeinem Grund getriggert fühlen und dann so vehement wirklich aus Protest mäßig Fleisch essen. Genau, und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass man das vielleicht nicht auf Krampf jetzt wirklich so durchboxen muss, weil das gefühlt wirklich halt eine gesellschaftliche Spaltung dadurch. Also dass es, wie gesagt, diese militanten Fleischesser gibt, die dann sagen, ich konnte jetzt einen Veganer aus, nehme ich doppelt so viel Fleisch essen. Das gibt's ja wirklich. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie groß das als gesellschaftliches Phänomen ist, aber sicherlich. Ich kenne da schon ein paar. Okay, also, ja. Ja, was ist dein Eindruck, wodurch entsteht das? Oder was trägt dazu bei? Oder? Ich glaube, das entsteht dadurch, das ist genauso wie bei Leuten, die sagen, ich bin gegen LGBTQ, weil das deren ganze Persönlichkeit wird. Also, dass wenn Leute dann sagen, ey, lebst du eigentlich vegan? Ist eigentlich voll ungeil, wenn man noch Fleisch isst und so. Dass sich dadurch Leute getriggert fühlen und dann eher dazu tendieren, nicht vegan zu werden, als dass sie vegan werden. Einfach so dieses, so ein aggressives Begehren, genau, sozusagen. Genau, genau. Stichwort militante Veganerin. Ja. Ah, okay. Ja. Und das weckt das dann eher so. Das heißt, was würde deiner Meinung nach so am ehesten? Ich würde sagen, was wäre zuträglich, was so die richtige Herangehensweise? Ja. So? Ich hätte jetzt gedacht, dass man das subtiler machen sollte, dass man vielleicht erstmal so generell so Massenhaltung einschränkt und auch Fleisch einfach teurer macht. Also, weil halt auch nicht so von jetzt auf gleich, also das ist ja gefühlt in den letzten Jahren wirklich explodiert, das Thema. So was aus meiner Sicht. Genau, dass man das einfach ein bisschen entspannter angeht. Und man den Leuten so, die Zeit gibt. Genau. Okay. Ja, und in der Zeit dann wahrscheinlich irgendwie selber halt, wenn man vegan lebt, das halt weitertragen in einem gewissen... Ja, was ist deine Ansicht da? Bist du da im Alltag, bist du so unterwegs oder bist du eher so, machen wir entspannt? Oder? Ich finde, es kommt sehr drauf an, weil ich finde, auf was für Gruppen von Personen man trifft, ist es sehr individuell, wie reagiert wird. Und ich glaube auch einfach, es gibt ja auch dieses, keine Ahnung, wie mit LGBTQ oder auch noch immer Rassismus und Sexismus in der Gesellschaft, dass es dann so Leute gibt, die sagen so, ja, das sind diese komischen Leute. Und ich glaube, dass da passt dieses Bild vegan einfach so gut rein. Ah, ja. Und deswegen kenne ich zum Beispiel auch Leute, ich glaube, wenn die damit beschäftigen würden, würden sie es machen, aber sie würden sich niemals trauen, weil es so viel Hate immer noch gibt zu solchen Leuten. Und dann irgendwie, keine Ahnung, das ist voll so, ist so, ja, ist halt voll. Was, wenn ich in der Schublade sein möchte. Sozusagen. Ja, genau, und dass man so, also zum Beispiel so in meiner alten Klasse gab es ein veganes Mädchen, da war ich noch nicht vegan, und die wurde direkt als so Baumkind oder so. Und so als Außenseiterin so direkt so abgestempelt. Und sie war halt nur noch die Vegane, so wie Justus auch gesagt hat, dass es halt dieses ist. Es nimmt voll die Persönlichkeit ein. Und dann fragt auch niemand mehr groß nach. Und irgendwie sieht es, ah ja, okay, vegan. Und dann ist es das halt auch. Und deswegen finde ich, man sollte einfach durch Kommunikation und Aufklärung versuchen, das zu ändern. Aber nicht mit Verboten. Weil ich glaube, das ist halt nicht zielführend. Es wäre halt, natürlich wäre es toll, wenn auch von einem Tag auf den anderen das alles schaffen, aber ist ja richtig unrealistisch. Okay, aber du bist schon so, bist du eher so, also dass du das auch aktiv bei Leuten ansprichst oder lässt du Leute ihr Ding machen? Oder also was ist so die, denkst du darüber überhaupt nach, so ob und in welchem Umfang du das weitertragen möchtest oder irgendwas in die Richtung? Oder ist es für dich einfach nur eine persönliche Entscheidung? Wie stehst du dazu? Ich glaube, bei mir reagiere nur, wenn es extreme Meinungen sind. Also wenn es Leute gibt, die sagen so, oh, ist so scheiße, vegan zu sein, dann sage ich schon was. Aber wenn diese Person sagt so, ich bin vegetarisch außer, keine Ahnung, Lieblingsfleisch, dann bin ich jetzt, ja, okay. Aber dann, ich bin jetzt nicht immer so, werde ich so sauer. Und ja, das klingt dann aber auch in dem Bereich so als ähnlicher Meinung. Ja, das ist schön. Das ist doch auch mal positiv. Nicht zwei Leute, die sich darüber anschreien, sondern zwei Leute, die sich anders ernähren, aber eine ähnliche Perspektive drauf haben. Ja. Sehr schön. Gut, dass du dich drauf eingelassen hast. Vielen Dank.